Hier ist das japanische Moosbett, da oben ist der Harikiri-Berg, da ist die Nagelfeilenfabrik, dort ist das japanische Flachdachhaus, der Schnee türmt sich die Scheibe rauf, irgendein Elternhaus, da ist der gefrorene See und hier ist eben das japanische Moosbett.